Ja, liebe Zuhörer, Hörerinnen, herzlich willkommen. Ihr merkt, ihr seid wieder bei der Satire-Redaktion hier bei der Wüstenwelle gelandet. Auf 96,6 MHz. Und über Kabel auf 97,45. Wir haben ja schon prima Stimmung im Studio, es kocht. Ihr hört es, wir haben heute Studiogäste. Vielleicht mal Schluss da hinten. Hört mal langsam auf da hinten. Also unsere Studiogäste sind die... Nein, jetzt wirklich, mal still. Wir wollen euch ansagen. Die fünf... Hallo. Ja, ich glaube, jetzt werden sie fertig. Jetzt sind sie fertig, ja. Unsere Studiogäste heute sind, sag du's, Kai... Sind die fünf wilden Schlanganker. Aus dem Bubenspitzlerland. Ja. Ha! Wir hören vielleicht nachher noch was von Ihnen. Bestimmt. Ich nehme nicht an, dass Sie sich hier so zum Schweigen bringen lassen für die ganze Sendung. Ihr merkt, wir sind heute wieder nur zu zweit. Nur der Kai und ich, der Michael. Ja, genau. Ja. Also es steht noch was aus von letztem Mal, ihr werdet euch noch erinnern. Also erstmal vielleicht, die Sendung ist auch diesmal noch auf einem recht elementaren technischen Niveau angesiedelt, möchte ich mal sagen. Wir haben immer noch nicht unser Equipment völlig beieinander. Es ist jetzt so, dass die Kompensatoren eine kleine Panne gehabt die haben. Die Monitormagnetfelder lecken zur Statikseite raus. Und zwar ein bisschen in hohen Bächen. Wir haben jedenfalls von letztes Mal noch eine Schule. Also wie gesagt, nächstes Mal dann mit Jingles. Also wirklich, ist alles also dann wir gucken mal, was sich heute machen lässt. Aber ja, erstmal noch spartanisches Equipment. Trotzdem haben wir noch eine Schuld ausstehen vom letzten Mal. Unser Petrus-Gedicht, das hat ja... Ihr erinnert euch natürlich. Es gab da einige Schwierigkeiten mit anderen Redaktionsmitgliedern. Ja, die erste Version hat nicht so Anklang gefunden. Und wir haben versprochen, es nochmal zu überarbeiten. Ja. Hatten dann letztes Mal keine Zeit, das zu bringen. Aber jetzt... Wir haben es jetzt vorbereitet. Kommt es nochmal. Hört es euch am besten gleich mal an. Ja. Wie Petrus einmal vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Der Petrus tritt vors Himmelstor. Da steht ein großer Schrank davor. Nanu, denkt Petrus bös verdrossen. Ist heute der Eingang mir verschlossen? Doch seht... Der Schrank hat eine Tür, das find ich schick, das lob ich mir, die öffne ich. Wer doch gelacht, worauf es tatsächlich macht. Doch weh, ruft Petrus schier von Sinnen, es steht ein nackter Mann darinnen und lacht ihm hämisch ins Gesicht. Du willst hier durch, du darfst es nicht. Der Himmel ist ab heut vermietet. Und wie's die Höflichkeit gebietet, klopfst du wohl besser erstmal an. Das hat der Petrus dann getan. Da ächzt das Schloss. Die Türe knackt. Dann springt sie auf. Der Mann ist nackt. Was immer noch? Schreit Petrus schrill. Revolte, wie mir scheinen will. Der Nackte? Hier der Mietvertrag. Der gilt seit letzten Donnerstag. Von Gott persönlich unterschrieben. Dir ist der Hinterhof verblieben. Petrus durchsieht das Dokument, bis er es schließlich anerkennt. Im Weggehen grollt er. Sauerei, da ist man jahrelang dabei. Macht klaglos jeden Scheißdreck mit. Und kriegt am Ende noch einen Tritt. Dann rutscht ihm, es wird immer bunter, das Kirchenschiff den Buckel runter. Oh. Naja. Ja, gut, die Kritik war ja nur schon deutlich verhaltener dieses Mal. Ja, ich glaube, da können wir uns freuen. Ich denke, wir haben uns sogar einen Tusch verdient. Pass mal auf. Glaube ich auch. Pass mal auf. Ja, kommt gar keine. Ach, oh, nicht so laut. Komm. Bisschen leise. Was sagst du dazu? Das ist überhaupt kein richtiger Tusch. Kein richtiger Tusch. Naja, aber ich finde, es ist immerhin schon ganz, ganz schön. Also vielleicht kein richtiger Tusch, aber doch ganz schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Sendung heißt, wie ihr vielleicht wisst, Eure Tagesordnung. Und steht heute unter dem Motto, Alles klar auf der Tagesordnung. Genau, heute soll nämlich mal alles klappen in unserer Sendung. Und wir haben gleich eine kleine Kostbarkeit für euch vorbereitet. Ausgegraben. Und schalten direkt um. Passt auf. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier in der dritten Etage des Marktkaufwarenhauses in Tübingen. Du lügst! Mono! Sie hörten die erste Folge von Monolog auf dem Eis. Ich heiße gar nicht Mono. Du lügst immer noch! Sie hörten die 23. Folge von Monolog auf dem Eis. Naja, also wie gesagt, die technische Qualität unserer Sendung lässt vielleicht auch heute noch etwas zu wünschen übrig. Ein Mods Brummen scheint uns über den Äther zu gehen. Aber irgendwo auch wir, ihr müsst nur laut genug stellen. Was haben wir denn jetzt, Kai? Sag als nächstes mal. Kommt ein bisschen näher ans Mikro vielleicht. Du bist doch Moment. Sonst zu leise. Ja. Jetzt kommt er. Ja, da bin ich. Also als nächstes kommt eins unserer Lieblingsinterviews. Wir haben es vor einigen Jahrzehnten aufgenommen. Wir bringen es immer wieder gern an zu jeder und sich bietenden Gelegenheit. Es sind tolle Leute zu hören, die... Ach komm, völlig nicht zu viel voran. Ach so. Nicht zu viel voran. Komm, wir machen es einfach mal gut, an. Nein, wir machen es an. Gut, hört euch an. Guten Abend, Herr Hirsch. Das ist alles voller Ameisen hier. Wir sind auf Sendung, Herr Hirsch. Gut. Herr Hirsch, es ist mir ein besonderes Vergnügen, mit Ihnen einen der vielleicht letzten großen Moralphilosophen unseres Jahrzehnts in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Hirsch. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Abend. Ja, nehmen Sie hier den roten Sessel. Ja, der rote Sessel ist für Sie. Setzen Sie sich bequem hin, ruhig. Ja. Das Interview kann länger dauern. Ich lege die Beine übereinander. Gut, Herr Hirsch, ich möchte auch gleich medias in res gehen, um es um Sie mit einer aktuellen Überlegung Ihres vielleicht bedeutendsten zeitgenössischen Kollegen zu konfrontieren, nämlich mit der These des Heidelberger Ordinarius Dürkheimer vom Guten in der Milch. Herr Hirsch? Herr Hirsch, ich sehe mit Befremden, dass die Erwähnung eines doch immerhin klangvollen Namens wie Dürkheimer bei Ihnen große Heiterkeit auszulösen scheint. Nun, die Erwähnung Dürkheimers löst sogar beträchtliche Heiterkeit aus. Warum das, Herr Hirsch? Sehen Sie, Dürkheimer verkörpert für mich das disjunktive Element einer integralen Verhaltensethik, die es längst versäumt hat, auf gesellschaftliche Strömungen, auf Tendenzen, Strukturen Rücksicht zu nehmen, die sich im Gegenteil entfernt hat von dem, was uns vorschwebte. Darf ich Ihnen vielleicht kurz Mineralwasser nachschenken, Herr Hirsch? Mineralwasser. Dreiviertel Gläschen vielleicht, ja. Dankeschön. Wo war ich? Fahren Sie die fort, es versäumt hat, in ihrer sozialen Verhaftetheit und der Bezugnahme auf ein gesellschaftliches System, das sich verselbstständigt hatte. Andere Frage, Herr Hirsch. Bevor Sie Ihre Lehrtätigkeit damals noch an der Universität Dessau... Ah, Dotter. Dotter? Dotter, nicht Dessau. An der Universität Dotter? Ja. Bevor Sie also Ihre Lehrtätigkeit aufnahmen, hatten Sie bereits auf einem ganz anderen Gebiet von sich reden gemacht. Ja, ja. Nämlich als Erfinder des Schallplattenreinigers. Nein, das wird immer noch falsch wiedergegeben. Es handelt sich um den Schallplattenritzer, den ich damals erfunden habe. Nicht Schallplattenreiniger. Also es müsste korrekt Schallplattenritzer heißen. Ich hatte einen Nachbarn, der Schallplattenritzer hieß. Ach. In Dessau. Dotter. Joko? Könnte ich jetzt vielleicht noch einen Schluck Mineralwasser bekommen? Selbstverständlich, Herr Hirsch. Sehr nett. Ein wenig Brausepulver? Waldmeister, bitte. Übrigens gibt es ja in Frankreich Weinpulver. Rotes, weißes. Das löst man in Wasser und erhält einen passablen Tafelwein. Wie interessant. Darüber hinaus kennt der Franzose in Form der Olivenbäume eine Pflanze, die dem Deutschen durch die Geschichte eher fremd geblieben ist. Aha. Zwar hat der Deutsche in der Olive ein Derivat. Ja, Herr Hirsch, da könnte man freilich noch stundenlang zuhören, wenn Sie so erzählen. Aber unsere Sendezeit ist leider, möchte ich sagen, begrenzt. Das versteht niemand besser als ich. Mhm. Aber wenn ich vielleicht noch die Anekdote mit den Tintenfischringen... Herr Hirsch, nein, nein, nein. Unsere Hörer haben jetzt wirklich genug. So schade. Auf Wiedersehen, Herr Hirsch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, alles voller Ameisen hier. So, das war jetzt also das Interview mit Herrn Hirsch. Einem alten Freund und Gönner von uns, einem Mentor und Mäzen. Was heißt eigentlich Stentor? Nein, aber bitte. Guck drin. Fremdwörter. Moment, ich schau. Ja, also wir wollen jetzt eigentlich ihr habt vorhin eingangs gehört, wie die fünf Schlangenganker aus dem Bogenspitzlerland uns etwas aus ihrem Leben gesungen haben. Und wir wollen einen von den fünfen heute jetzt eigentlich hätte ich gefunden. Kurz im Interview. Guckst du vielleicht noch ein bisschen weiter? Und zwar ist es der Sebastian. Sebastian, kommst du? Mit welchem Buchstaben fängt Stettor denn an? Sebastian, komm bitte. Ja, ja, ja. Du musst näher zum Mikro. Sekunde, ich hab's gleich. Jetzt, so eine Riesen, da ist er. Sebastian. Ja, da bin ich. Wie habt ihr euch gefunden, ihr fünf Schlangenganker aus dem Bubenspitzlerland? Ja, wie soll ich sagen, beim Skatspielen waren aber zwei zu viel. Zwei dabei. Zu viel. Mhm. Ja. Und dann habt ihr statt Skat zu spielen angefangen, Lieder zu singen. Ja, haben wir gemacht. Wir haben Fugen versucht, sind aber durcheinander gekommen. Bei Homer, griechischer Kämpfer vor Troja mit der Stimmstärke von 50 Männern. Kommst du ein bisschen näher ran, vielleicht ans Mikrofon? Die Qualität ist schlecht. Stentor-Stimme. Stentor-Stimme. Ja, in der Zoologie ist es ein Trompetentierchen. Sebastian, du hättest das sicher gewusst, oder? Ja. Ich habe gehört, ihr arbeitet mit Trompetentierchen. Du trägst eine Brille. Ja, wir sind Trompetentierchen. Kai, du bist zu weit vom Mikro weg. Ich bin schon da. Wieder kommt da. So gut wie überhaupt nichts über. Richte du doch mal ein paar Fragen an Sebastian. Ich möchte mir die Nase putzen. Komm. Komm her, ganz nah ans Mikro. Ich habe mich gerade mit den Stentoren beschäftigt, deswegen komm, bin ich jetzt auch etwas Moment, wenn du auf die Seite gehst, dann kommst du vielleicht hier durch. Das interessiert doch keinen Menschen. Ach, verdammt. Jetzt schnell eine Minute noch, dann machen wir den nächsten Beitrag. Ach so. Komm. Also, Stentoren. Ich habe gehört, ihr habt angefangen, ich habe jetzt gerade eurem Gespräch nicht folgen können, aber ihr habt angefangen mit Trompetentierchen in... Ja. Bitte, Michael. Ja. Ihr habt angefangen mit Trompetentierchen in ihrer einfachsten Form, damals noch mit Rädern. Jetzt haben wir schon Welle mit Ventilen. Ja, die Uhr tickt überhaupt nicht mehr. Mit Ventilen? Hast du das gehört? Ich habe das nicht gehört. Wie hört sich das an? Nicht wie Trompeten. Du krümelst doch Dinge in unserem Mikrofon. Ich breche. Nein. Ja. Okay, vielleicht danke Sebastian. Wenn die Zuschauer noch eine Frage haben. Sie können anrufen. Die Zuschauer können anrufen. Die Nummer im Studio ist 760-204. Also probiert es mal. Ich glaube, das ist die richtige Nummer. Wir sind aber gerade leider nur auf Kassette da, deswegen. Aber im Studio ist bestimmt jemand, der euren Anruf entgegennehmen kann. Wahrscheinlich. Danke, Sebastian, von den fünf Schlangenkankern aus dem Bubenspitzlerland. Ja, bitteschön. Wir holen zu einem weiteren Beitrag aus. Passt bloß auf, was ihr jetzt zu hören bekommt. Und zwar haben wir jetzt einen Studiogast zu begrüßen, den ich interview den, oder Kai? So, willst du den interviewen? Mach du ruhig. Das okay, mach ich. Nicht mein Thema. Gott ist also wieder da, liebe Zuhörerinnen und ZuhörerInnen. Ja, sehr richtig. Diese Ansicht vertritt zumindest unser Studiogast, Jürgen Martin Finzkai. Hallo Jürgen. Jawohl, guten Abend. Ja, hallo. Hallo Gott Michael. Ist wieder da, das ist ja keine... Ja, Gott ist wieder da, Gott ist tatsächlich wieder da, meine keine Damen und Herren. Keine ganz alltägliche Beobachtung. Ich habe es zum ersten Mal beobachten können. Ich stand an einer Würstchenbude. Und hast ein Würstchen gemacht. Ich habe ein Würstchen gegessen. Ich habe es zu mir genommen. Das tut nichts zur Sache. Ich habe ein Würstchen zu mir genommen. Und ich dachte, dieses Würstchen, meine Damen und Herren, ich dachte, dieses Würstchen schmeckt so gut. So gut. Das gibt es ohne Gott gar nicht. Aha. Und ich habe diese Beobachtung, wenn ich es so nennen darf, diese Beobachtung sofort einem neben mir stehenden Passanten mitgeteilt. Entschuldigung, mitgeteilt. Es war zufällig. Dirk Heimer. Dirk Heimer. Bitte, naja. Jürgen, du weißt doch, dass man lachen muss, wenn man Dirk Heimer sagt. Tut mir leid. Es war nun einmal Dirk. Und es du war hast, nun einmal dieser. Bist also an einer Würstchenbude Philosoph. auf die Idee gekommen, Gott ist wieder da. Oder, also, andererseits, anderes Beispiel. Ja? Montags, sonntags. Sonntags, Montag. In der Nacht von Sonntag auf Montag warst in der Kirche beim Hochamt. In der Kirche. Ich war bei der Eucharistie, war beschäftigt gerade. Hast du den Leib des Herrn empfangen? Brot mit der linken Hand entgegengenommen, und aus der rechten in den Mund was befördert. Geschah. Und es schmeckte so gut. So gut. Aha. Ich dachte, ja? Menschenskind, Jürgen. Ja? Jürgen Reginald Finzkai. Komm. Martin Jürgen. Ich. Wie auch immer. Du dachtest, Jürgen. Bitte? Ich dachte, dieses Brot schmeckt so gut. Das ist der Leib des lebendigen Gottes. Und neben dir... Ich saß mich jetzt... Ja, ja, du sagst es. Wir haben vorhin... Aber ich meine, das sind ja bisher alles ganz einleuchtende Hypothesen, aber eben nur Hypothesen, Jürgen. Ich würde das nicht so nennen. Hast du denn vielleicht noch... Also hieb- und stichfestere Anhaltspunkte dafür, Anhaltspunkte. Dass, es, dass Gott wieder da ist. Ja, gut. Hast du was von ihm gehört? Moment. Oder? Ja. Ich. Oh, Entschuldigung. Bitte. Ich habe ihn gesehen. Oh, wie vielleicht, das? Wo hast du ihn gesehen? Vielleicht, wenn ich das anführe. Beim C&A habe ich ihn gesehen. In der Auslage? Nein, nicht in der Auslage. Er kaufte eine Hose. Eine Hose? Eine. Ja, erzähl mal. Tiefgrüne. Schauderhafte Hose, die Schenkel mit Hochwassermotiven bestickt. Was? Eine Hochwasserhose? Dazu. Was dazu? Einen roten Pullover. Und ein beiges. Beigefarbenes Shirt. Wie Dirk Heimer. Ja. Ja. Ja. Nun. Ja. Dirk Heimer. Das ist doch dummes Zeug, das du uns hier erzählst. Du kannst doch nicht behaupten. Wie? Gott sei wieder da. Es ist doch nur Dürkheimer, den du überall siehst. Glaubst du? Ich glaub schon. Das Brot, die Wurst, Dürkheimer. Die Hose. Alles einwandfrei Dürkheimer. Mein Gott. Brot, Wurst, Hose. Das sind Dürkheimers Attribut. Ich würde sagen. Jetzt, wo du es sagst. Jürgen. Die Milch. Ich habe. Die Milch? Du hast. Ich habe. Du hast Dürkheimers Milch voll von göttlichem Gutem. Nein. Jürgen, wir spielen lieber ein Stück Musik. Na gut. Ich würde sagen, du gehst nach Hause und überlegst dir das mit Gott nochmal. Ist er jetzt ein Wahres? Ich kenne doch diesen. Kai, sag du doch mal das Musikstück jetzt an. Ja, als nächstes kommt von einem, ich weiß leider wenig von ihm, ein Münchner ist er wohl. Ich dachte auch Berlin oder Hamburg. Egal. Nein, es ist München. Also der Mensch heißt. Er heißt Fanny van Dannen. Ich kann hier mit der CD mal klappern. Ja, klapper mal. Man hört es sicherlich. Und da ist weit in den Äther hinaus. Es sind hervorragende Musikstücke drauf, die er. Versuch mal an dem Kabel nicht so rumzuwackeln. Selbst gemacht hat. Ja, mach mal eins davon an. Wir spielen jetzt das Stück Naturfilme. Gut. Ja, wir spielen es jetzt. Viel Spaß. Ja, war doch ein ganz schönes Lied, oder? Ich finde schon, ja. Komm ein bisschen näher ans Mikro hier. Wir müssen einiges über die Natur erfahren. Alle Mitgeschöpfe gelernt aus Naturfilmen. Aha, und ich finde es schön, dass es mal jemand ausspricht. Ja. Und wir möchten auch gleich ein Preisausschreiben ankündigen. Unser erstes Preisausschreiben. Und zwar. Ihr habt sicher bemerkt, dass bei dem Refrain in dem Lied Naturfilme. Nochmal, ihr habt sicher bemerkt, dass bei dem Refrain in dem Lied Naturfilme. Ich glaube, die Zuhörer konnten es schon hören. Gut, was ich gerade sagte. Also ihr habt. Schon gut. Jetzt machen wir weiter. Ihr habt. Es hat niemand Dirk Heimer gesagt. Ihr habt sicher bemerkt, dass in dem Refrain bei dem Lied Naturfilme eine zweite Person mitsang. Und was wir von euch jetzt wissen wollen. Wer ist diese zweite Person? Wenn ihr es wisst, ruft uns an. Ruft uns an, ja, das ist das Beste. Die Nummer ist 760204 im Studio hier. Ihr könnt während jeder unserer nächsten 2 bis 3 Sendungen anrufen oder auch schon während dieser Sendung. Wir werden es entgegennehmen. Hauptpreis setzen wir aus. Eine Kassette mit unseren ersten beiden Sendungen auf der A-Seite und B-Seite. Eine und auf der B-Seite die andere. Haha, unseren ersten beiden noch spartanischen, aber charmanten, wegweisenden Sendungen. Und jetzt kommt ein weiterer Beitrag. Eine kleine Kostbarkeit. Doch gar nicht, doch, Unwucht. Ja, doch, die raschel doch hier. Nur ein bisschen, aber raschel doch hier. Nee, doch. Hier Lärm zu machen, nicht? Ist ja nicht schön. Ich sehe doch selber mal ruhig hier. Ja, wie? Ich sag doch gar nichts, nicht? Jetzt ja nicht gemeint auch. Ja. Hier jetzt, ne? Nee. Ja, hallo. Wir haben leider ein kleines Problem hier im Studio jetzt. Und so haben sich die beiden Redakteure Kai und Michael aufgrund eines Unfalles mit einem Stabmixer in einen unaussprechliches Endlosband verwandelt. Wir hören das gerade hier aus dem Lautsprecher und können deswegen keine Ansagen mehr machen. Ich sag nur so viel. Der Konzertrückblick gerade wurde uns ermöglicht vom Redakteur Martin Jung. Und wir danken ihm dafür auch recht schön. Zum Ausklang eurer zweiten Tagesordnung hören wir jetzt noch einmal die fünf Schlanganker aus dem Bubenspitzlerland. Ja, viel Spaß damit!